Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton. Auf großen Wandbildern, da werden in manchen Ländern Parteiführer verherrlicht oder ewige Präsidenten. In der britischen Küstenstadt Brighton ist auf einem solchen Wandbild überlebensgroß John Peel zu sehen. Ein legendärer Radio-DJ, der in Großbritannien sehr verehrt wird. Über solche bewunderten Radio-DJs reden wir in dieser Stunde. Aber auch über die Frage, wird es solche DJs in Zukunft überhaupt noch geben in Zeiten von Streaming-Diensten und Internetradios. Wir feiern heute 90 Jahre Radio hier im Deutschlandradio Kultur. Unser Thema also jetzt Radio und Musik. Ich bin Frank Meyer, seien Sie herzlich willkommen und wir haben mit an Bord drei erfahrene Radiomusikprofis. Kurze Vorstellungsrunde. In Frankfurt am Main ist Klaus Walter für uns im Studio, Musikjournalist, Radio-DJ. Seine Musiksendung Der Ball ist rund im Hessischen Rundfunk, die war viele Jahre lang Kult bei den Hörern. Wurde aber trotzdem abgesetzt. Heute arbeitet Klaus Walter unter anderem für den Internetmusiksender Byte FM. Guten Tag nach Frankfurt, Klaus Walter. Guten Tag, hallo. Dann haben wir den zweiten Fachmann hier bei uns in Berlin im Studio, Sebastian Mösch, der Chefredakteur des privaten Musikradios Flux FM. Da kommen Musiksendungen her jenseits von Hitradio und Mainstream. In diesem Frühjahr wurde Flux FM mit einem Echo-Musikpreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Sebastian Mösch. Vielen Dank. Und dann ist noch einer dabei, den kennen Sie hier aus unserem Programm, den Musikjournalisten Andreas Müller, also bei Deutschlandradio Kultur aktiv. Außerdem macht er Musiksendungen für den Berlin-Brandenburger Sender Radio 1, unter anderem den Soundcheck, ein musikalisches Quartett, in dem neue Platten kritisiert werden. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Sie alle drei haben gute Zeiten erlebt als Radiomacher, aber was meinen Sie denn, wie lange wird es den Radio-DJ eigentlich noch geben? Fangen wir mit Ihnen an, Klaus Walter. Also wenn wir den Begriff auf Autorenradio-DJ erweitern wollen, dann würde ich sagen, der Autorenradio-DJ, der wird uns alle überleben, uns reale Radio-DJs, die wir hier sitzen, wenn er in der Lage ist, auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen und zu reagieren. Über die Rahmenbedingungen werden wir reden. Sebastian Mösch, ähnlich zuversichtlich, der Radio-DJ wird uns alle überleben? Ich würde auch sagen, also ich würde sagen, solange es Radio gibt, gibt es auch den Radio-DJ in der einen oder anderen Form. Andreas, ja, genauso gut könnte man fragen, wie lange wird es noch Bücher geben oder Geschichten? Und ich glaube, solange Leute Geschichten zu erzählen haben am Mikrofon und es Hörerinnen und Hörer gibt, die das hören wollen, solange wird es das geben. Über die Ausspielwege kann man dann debattieren, aber klar. Okay, also wir haben erstmal gehört, die drei Fachleute sind zuversichtlich, was ihre Zukunft angeht. Wir werden das noch besprechen in dieser Stunde. Wir wollen aber erstmal schauen, wie hat das eigentlich angefangen? Denn es gab, als es schon Radio gab, nicht unbedingt schon Radio-DJs. Wo ist der aufgetaucht, diese Figur? Dazu schauen wir auf einen Radiophon-Urknall, der vor fast 50 Jahren vor der britischen Küste stattfand. Dort ging das private Radio Caroline auf Sendung. Der Piratensender hat ausschließlich Popmusik gesendet. Die Jugendlichen in Großbritannien waren begeistert. Amy Syed über die Revolution der britischen Piratensender, allen voran Radio Caroline. You're tuned to Radio Caroline on 199, your all-day music station. März 1964. Auf dem alten Passagierschiff Fredericia geht 3,5 Seemeilen vor Felixstowe der erste britische Piratensender Radio Caroline auf Sendung. Der Sendemast auf dem alten Dampfer funkt etwas völlig Neues in den britischen Äther. Rund um die Uhr Rock- und Popmusik. Die altehrwürdige BBC lässt sich in den 60ern dazu nur 2 Stunden in der Woche herab. Für den jungen irischen Labelbesitzer Ronan O'Reilly ein unhaltbarer Zustand. Nicht zuletzt, um die Musik seiner eigenen kleinen Plattenfirma auszustrahlen, will er den ersten britischen Privatsender gründen. An eine offizielle Lizenz ist in dieser Zeit noch nicht zu denken. So bleibt nur der Schritt ins Halblegale. Während die Fredericia außerhalb britischer Hoheitsgewässer tuckert, strahlt Radio Caroline sein Programm auf die Insel. Peter Dingley ist damals Disco-DJ auf der Insel. Unter dem Namen Johnny Walker wird er einer der ersten Moderatoren bei Radio Caroline. People wanted to hear records. Die Leute wollten ihre Lieblingsmusik hören. The Animals, The Who, The Beatles oder The Stones. Gleichzeitig brachten wir ihnen auch neue Musik nahe. Wir waren die Ersten, die Motown und andere amerikanische Acts wie Wilson Pickett im britischen Radio spielten. Der Der Erfolg von Radio Caroline ist überwältigend, denn Großbritannien ist im Popfieber. Die Wirtschaft boomt, die harte Phase nach dem Zweiten Weltkrieg ist vorbei und die Menschen haben nun Zeit für Kunst, Lifestyle und vor allem Musik. Die Beatles und die Stones lösen Hysterie bei den Teenagern aus, da kommt Radio Caroline wie gerufen. Schon bald gesellen sich etwa ein halbes Dutzend weitere Piratensender rund um die britische Insel dazu. Die Leute lieben sie. Nicht nur wegen der Musik, sondern vor allem wegen eines ganz neuen Radiogefühls. Die neuen Sender machen Schluss mit der öffentlich-rechtlichen Mottenkisten-Anmutung und die DJs klingen wie die Kumpels von nebenan. Our tender has just arrived and is now just leaving. So if you hear kind of a popping in the background, that's what it is. I better roll in some music before I deafen you here. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Die britische Regierung kann dem Radiospaß überhaupt nichts abgewinnen. Sie schließt mit dem Marine Offences Act den rechtsfreien Raum auf dem Meer. Die Sender behinderten den Funkverkehr der Seefahrt, heißt es. Der wahre Hintergrund: die Politiker aus der britischen Oberschicht sehen in Popmusik ein Symbol gesellschaftlichen Verfalls. Gegen alle Proteste müssen die Piratensender in der Nacht zum 15. August 1967 den Betrieb einstellen. Daran halten sich auch alle, bis auf einen: Radio Caroline. Nights in white satin, never reaching the end. Über Jahrzehnte trotzt Radio Caroline den schwierigen Bedingungen auf See. Oft bricht der Sendebetrieb zeitweise zusammen. 1989 entern britische und niederländische Marinesoldaten das Caroline-Sendeschiff Ross Revenge, verhaften Redakteure und Mannschaft und schlagen den Sender kurz und klein. Noch einmal versucht der Sender, sich zu halten, bevor Caroline 1990 endgültig aus der Nordsee verschwindet. Seit Mitte der 90er verfügt Radio Caroline über eine legale Sendelizenz und verbreitet sein Programm vom Festland aus über Satellit und im Internet. 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, my baby. Die Geburtsstunde des Radio-DJs im heutigen Sinne, der britische Piratensender Radio Caroline. Das war ein Bericht von Amy Sayed. Wir haben drei Radio-DJs von heute im Studio und von denen würde ich gern mal hören. Gab es für Sie so Radio-DJs, die Sie beeindruckt haben, die die Helden Ihrer Radiojugend waren, von denen Sie vielleicht auch gelernt haben? Andreas Müller, fangen wir mal bei Ihnen an. Es waren zwei. Mel Sondag beim WDR in den 70er Jahren. Er machte eine Chartsendung, ich glaube jeden Mittwoch. Neuigkeiten wurden einer Hörerjury gestellt. Die durfte dann Hit oder Niete klingeln und es war musikalisch sicherlich nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber der DJ war ein Amerikaner, hatte einen tollen Akzent, das war eine wahnsinnig beeindruckende Sendung für einen Elfjährigen und ich habe damals ein Rätsel gewonnen und bekam dann Physical Graffiti von Led Zeppelin, also es muss 1975 gewesen sein und danach war es dann eigentlich auch um mich geschehen, dass ich habe dann meinen Namen zum ersten Mal im Radio gehört auch. Der andere war Alan Banks, also der frühe Alan Banks, ebenfalls WDR, der nachts nicht einfach oder abends nicht einfach nur Platten auflegte, sondern damit Geschichten erzählte und das war der erste Mann, der mir klar machte, dass Count Basie, Sun Ra und Jimi Hendrix irgendwie was miteinander zu tun haben und das spielte der einfach und das war einfach umwerfend. Das war jemand, den ich auch dann wirklich bewunderte. Sebastian Mösch, sind es bei Ihnen ähnliche Figuren oder sogar dieselben? Dieselben sind es nicht. Also es ist zum einen tatsächlich der vorhin schon genannte John Peel, weniger als Moderator, denn als jemand, der eine Gabe dafür hatte, so breit gefächerte Musik einem großen Publikum zugänglich zu machen und da wirklich auf Genres und was auch immer gepfiffen hat. Also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen mit 12, 13, habe ich den Metal für mich entdeckt und Punkrock. Und bin in der DDR aufgewachsen und nach der Wende kamen dann diese ganzen Peel-Sessions von Napalm Death über Carcass bis hin zu auch The Cure und was auch immer. Also das ist alleine dieses Verständnis dafür, dass Musik eben über Genres hinaus einfach berühren kann, bewegen kann, was mit den Menschen anstellt, das fand ich toll. Und das andere sind in der Tat Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei Bayern 3. Also wie gesagt, ich bin in einem kleinen Örtchen an der bayerischen Grenze in Thüringen aufgewachsen und wir haben das empfangen. Und da saß ich tatsächlich als kleiner Fratz oder als junger Teenie vorm Radio und habe immer Samstag gelauscht und ich fand einfach die Interaktion zwischen den beiden genial. Also die Rollen waren damals schon, das ist mir als Junge schon aufgefallen, dass diese Rollen toll verteilt sind und dass eben Gottschalk die ganze Zeit seine flachen Zoten da abgeschossen hat und irgendwann kam eine gesetzte Pointe von Günter Jauch und die hat das alles in Schutt und Asche gelegt und das fand ich toll und spannend. Das ist dann ein anderes Modell des Radio-DJs als der, von dem Andreas Müller erzählt hat. Also nicht der, der Geschichten erzählt, der so in die Querverbindung in der Musik hineinleuchtet, sondern das Modell Entertainer als Radio-DJ. Fragen wir Klaus Walter, wie war das für Sie? Gibt es auch so Helden für Sie? Ja, unbedingt, unbedingt. Ich bin ja der Älteste in der Runde. Bei mir ist es Hans Werres und der geht wirklich zurück in die Zeit von Radio Caroline. Der hat in Frankfurt auch so eine ähnliche Hitparadensendung wie Mal Sonntag, nur 10 Jahre früher. Da war ich ein kleiner Junge von 8, 9, 10 Jahren. Und der hat diese Hörer-Hitparade inszeniert als Kulturkampf zwischen diesen englischen Beatmusikern mit den langen Haaren auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese guten alten deutschen Schlagersänger wie Roy Black oder Peter Alexander. Und dieser Kulturkampf, der hat sich dann unmittelbar in unsere heimische Küche übertragen, in eine enge Wohnküche. Zwischen meinem Vater und meiner Mutter kam es dann zum Kulturkampf. Mein Vater hat die Beatbands gehasst. Er hat gesagt, Animals, wie die schon heißen, das sind doch Tiere. Und meine Mutter mochte das. Und da habe ich gemerkt, an dieser Musik ist irgendwie mehr dran als nur Musik. Und das hat mich sehr geprägt. Und im Radio, wer hat da den Kulturkampf entschieden oder blieb das immer offen? Der Hans Werres war eigentlich ein alter Jazzer, ein sehr amerikanisch orientierter Moderator, ein sehr cooler Typ für damalige Verhältnisse. Er stand natürlich auf der Seite der englischen Beatmusik und hat das die Hörer schon wissen lassen. Der Name John Peel ist schon gefallen und ich habe ja am Anfang erzählt, dass es in Brighton zumindest dieses große Wandgemälde gibt mit John Peel drauf und der soll in Großbritannien ja eine Figur sein, der auch über Schichten hinweg sehr, sehr verehrt würde. Gibt es in Deutschland eine Figur, wo Sie sagen würden, das ist der deutsche John Peel oder ist das bei uns nicht denkbar? Es ist schon deswegen schlecht denkbar, weil wir ein anderes System haben. Durch das föderale System vor Internetzeiten haben wir natürlich regionale Unterschiede. Und da kann jemand nicht so eine Macht entwickeln und so eine Definitionshoheit entwickeln wie John Peel in England. Außerdem hat er unglaublich viel Sendezeit gehabt, das muss man auch bedenken. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber die Figur Peel muss man, glaube ich, ein bisschen relativieren. Das ist niemand, der wirklich die riesigen Hörerzahlen hatte. Also das war immer jemand, der am Rande gesendet hat. Er war einer der letzten, die von den Piraten, ich glaube von Caroline, überhaupt übernommen wurden. Die sind ja alle geschlossen zu Radio 2 damals, glaube ich, gegangen oder war es Radio 1 nach London. Und Peel musste sich da richtig reindrängeln. Der war gar nicht auf der Liste, weil der schon bei Radio Caroline nachts und abseitiges Zeug gesendet hat. Er ist zu einer großen Figur geworden durch seine, glaube ich, unfassbare Fleißarbeit. Das war ein wahnsinnig fleißiger Typ, der auch alles sich angehört hat. Aber natürlich über die vielen Jahrzehnte auch diesen Namen aufbauen konnte und der natürlich immer wieder auch genannt wurde von Musikern später, die dann durch die Sessions und so weiter bekannt wurden oder ihre Platten machen konnten. Aber man darf nicht glauben, dass Peel eine Berühmtheit gewesen wäre, auch nur annähernd eines Thomas Gottschalk ähnlich, der tatsächlich bei den Bayern ein Superstar war. Und das war übrigens auch ein Radio-DJ, der konnte Hits machen. Also es hat zwar auch immer sehr lange gedauert, aber da hat das auch noch funktioniert. Also bei Peel war das natürlich überhaupt nicht so. Der hat keine Hits gemacht, der hat ja das andere gespielt. Darf ich widersprechen? Wir hören das Stück gleich. ich denke, er hat nicht wirklich große Hits gemacht, aber bei Peel gerade in den angesprochenen Sessions gespielt zu werden, das war schon immer ein Karrieresprungbrett. Und viele Bands, die zumindest an die äußeren Ränder der Charts gekommen sind, später haben angefangen als völlig Unbekannte in den Peel-Sessions. Und man könnte im Grunde sagen, wie mit Lou Reed, Gott hab ihn selig, die erste Velvet Underground-Platte, haben 10.000 Leute gekauft, aber jeder und jede, die diese Platte gekauft haben, haben eine Band gegründet. Und bei Peel könnte man sagen, jeder und jede, die Peel gehört haben, haben dann später auch eine Band gegründet, überspitzt gesagt. Wir haben Sie alle drei hier vor eine harte Herausforderung gestellt, nämlich jeder dieser Radio-DJs durfte genau einen Song mitbringen in diese Sendung. Und einer hat mit John Peel zu tun, nämlich der Song Andreas Müller, den Sie uns mitgebracht haben. Warum? Ja, es ist Teenage Kicks von den Undertones. Das ist John Peels Lieblingssong gewesen nach Heartbreak Hotel. Also Heartbreak Hotel, er beschreibt auch in seiner Biografie, das war das Stück, das ihn umgekrempelt hat. Das hat ihn, er hat es wirklich zur Erscheinungszeit in den USA im Radio gehört. Und dann kam viele Jahre später, er hat dann immer gehofft, nochmal diesen Kick zu erleben. Und dann kam halt in dieser Punk-Phase Teenage Kicks von den Undertones. Das ist wohl für immer mit seinem Namen dann auch verbunden. Ich meine sogar, da ist eine Zeile auf seinem Grabstein graviert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, als Peel starb, da hatte er hier in Berlin bei Radio 1 eine Sendung und ich wurde verdonnert, den Sendeplatz zu übernehmen. Also ich hatte eine andere Sendezeit und ich hieß, Müller, du machst jetzt mal hier Donnerstagabends Peel. Und es war, ich hatte wirklich die Hosen voll, weil ich natürlich mit großem Protest rechnete. Interessanterweise gab es den dann aber gar nicht. Also es gab ein paar Beileidsbekundungen noch und so weiter. Aber irgendwie dachte ich mir, obwohl ich ihn nie großartig gehört habe, müssen wir in einer Sendung über Radio-DJs diesen Song hören. Also Andreas Müller und John Peel sei Dank, wie Undertones mit Teenage Kicks. Teenage Kicks von der britischen Band irischen Band wie Undertones. 90 Jahre Radio vor 90 Jahren ist die erste Funkstunde in Deutschland auf Sendung gegangen. Deswegen feiern wir heute hier im Deutschland Radio Kultur 90. Geburtstag des Radios und das jetzt mit einem Gespräch über den Radio-DJ. Wir waren gerade bei John Peel, bei anderen großen Radio-DJs der Vergangenheit. Man muss ja sagen, dass sich inzwischen die Rolle des Radio-DJs verändert hat. Viele Chefs von Radiowellen finden das gar nicht mehr zeitgemäß, so ein Musikexperte, der Platten aussucht und im Radio vorstellt. Viele Wohlfühlprogramme mit möglichst bekannten Songs werden schon von Musikcomputern zusammengestellt und die Hörer selbst, die suchen sich ihre Programme bei Streamingdiensten oder anderen Internetanbietern oft schon selbst zusammen. Wie sehen die Radio-DJs selbst diese Umbruchssituation? Darüber hat sich unsere Reporterin Veronika Schreik umgehört. Ich höre diese tolle Musik und will die einfach teilen. So wie man seinen Freunden auch Musik vorspielt, die einem gefällt. Und nun habe ich diese Plattform, wo ich das in größerem Rahmen machen kann. Na, fantastisch. Das ist die Hauptmotivation. Bis vor kurzem präsentierte Armin Siebert bei der Jugendwelle Fritz des Rundfunks Berlin-Brandenburg eine Sendung mit osteuropäischer Musik. Und das mit großer Leidenschaft. Idealismus ist für seinen Job unabdinglich. Im digitalen Umbruch des Musikgeschäfts sieht er keine Bedrohung, sondern vielmehr eine Chance. Durch das Digitale rutscht immer mehr rüber. Also iTunes wird in Russland immer aktiver und auch die Russen selbst wissen inzwischen, wie sie zumindest digital ihre Musik hier anbieten können, sei es zum Hören oder auch sogar zum Kaufen. Das hilft natürlich, aber es gibt schon gerade in meinem Bereich viele Sachen, die auch nur in der Sprache dort zu finden sind, wenn man sich dort im Netz oder wo auch immer auskennt. Und wo man wirklich mich braucht, um das zu besorgen. Es würde man als nicht kyrillisch Lesender nicht finden können. Das Netz, ein unendlich wucherndes Geflecht. Nur wer in etwa weiß, nach welcher Musik er sucht, wird auch fündig. Tausende Irrwege sind möglich. Wer 10 oder 20 Mal verschiedene Songs anklickt, verliert schnell die Lust. Genau das spielt dem Radio-DJ in die Hände, meint Armin Siebert. Seine Kernkompetenzen sind gefragt wie selten zuvor. Es ist ja das Schlimme heutzutage an der Musik, dass du halt so eine Riesenauswahl hast und die Leute erschlagen sind davor. Und die brauchen dann jemanden, der das für sie selektiert. Das ist ja überhaupt die Arbeit des Journalisten. Der selektiert ja auch Informationen und bereitet sie für den Hörer verständlich oder für den Leser verständlich auf. Dasselbe ist auch beim Radio-DJ. Der wählt aus das Gute oder Interessante aus dieser Riesenmasse, liefert dazu die passenden Hintergrundinformationen und nimmt den Hörer an die Hand. Und das ist natürlich der Unterschied zu Spotify. Bei Spotify kannst du dann quasi die Nachbereitung machen, indem du die Tipps, die du im Radio bekommst, dann weiter recherchierst und noch mehr von dem Künstler hörst. Die Rolle des Radio-DJs als Entdecker und Vermittler hält auch Dagmar Golle von Bayern 3 für wichtiger denn je. Ich glaube, das ist es, dass Moderation trotz aller Internetportale und Spotify und wie sie alle heißen, eben doch nicht so unwichtig ist. Dass du einfach was näher gebracht bekommst und für dich entdecken kannst mit all dem Hintergrund. Weil ich sehe es ja auch an den Rückmeldungen, die wir kriegen. Ihr habt da so eine Band aus sowieso. Also sie versuchen dann auch immer möglichst viele Details, die sie gehört haben, reinzupacken in die Mail, dass man es auch leichter findet, quasi den Titel, den sie suchen. Also mit anderen Worten, die Geschichte wird schon bruchstückweise zumindest wahrgenommen, die ich da erzähle. Bestes Beispiel war Roger Cicero. Den haben wir in der Newcomer-Show tatsächlich mit als Erste in Deutschland gespielt und auch vorgestellt. Und da habe ich also die lange Geschichte erzählt von dem Hamburger und was weiß ich was und war vorher Jazz und dann auch alles Mögliche, die ganze Bio. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe damals. Dass sowohl das Reden über Musik als auch die Musikauswahl eines Radio-DJs von Bedeutung sind, glaubt auch Jörg Timp. Er ist Chef einer Promotion-Agentur in Düsseldorf und versucht Musiker diverser Genres, von Folk bis Punk, ins Radio zu bringen. Dabei sind Radio-DJs seine Ansprechpartner. Timp hält den digitalen Umbruch nicht für den entscheidenden Grund, warum moderierte Musiksendungen abseits des Mainstreams zunehmend in Bedrängnis geraten. Vielmehr sieht er die Programmverantwortlichen in der Pflicht. Vieles im Radio ist einfach vorgefertigt. Mut fehlt an allen Ecken und Kanten. Es gibt noch viele Sender und Sendungen, die Möglichkeiten bieten, aber man muss natürlich danach Ausschau halten und es wird auch nicht besser. Ja, die Möglichkeiten und womöglich auch die Grenzen des Radio-DJs von heute, eine Reportage von Veronika Schreieck. Wir haben drei DJs im Studio. Klaus Walter, ehemals beim Hessischen Rundfunk, heute beim Internetautorenradio Byte FM. Sebastian Mösch, Chefredakteur des privaten Musikradios Flux FM. Und Andreas Müller, Musikjournalist hier bei Deutschlandradio Kultur und bei Radio 1 einer Welle aus Berlin. Klaus Walter, was wir gerade gehört haben, das klang größtenteils recht zuversichtlich bis aufs letzte Statement. Sie selbst haben allerdings etwas anderes erlebt. Ihre Sendung bei HR3 beim Hessischen Rundfunk, Der Ball ist rund. Die Sendung haben Sie als Radio-DJ zur Marke gemacht, aber trotzdem wurde sie abgesetzt. War das so ein Moment vom Ende des Radio-DJs-Dasein beim Hessischen Rundfunk auf jeden Fall? Ja, beim Hessischen Rundfunk gibt es solche Sendungen nicht mehr. Ich höre ja, dass es bei Ihnen solche Sendungen gibt, auch beim Bayerischen Rundfunk. Wir haben Dagmar Golle gehört, da mache ich auch hin und wieder Sendungen. Manche Öffentlich-Rechtlichen haben sich eben sehr im Zuge des Siegeszuges des Privatradios an diesen orientiert und haben ihre Programmentscheidungen entsprechend getroffen. Ich glaube, dass der Optimismus, den wir gerade gehört haben bei einigen Kolleginnen und Kollegen, dass der so ein bisschen Pfeifen im Wald ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die jüngeren Hörerinnen und Hörer sich tatsächlich nicht so sehr mehr an uns alten Gatekeepern, wie man so sagt, also die Hörer an die Hand nehmen, war eben so eine Formulierung. Ich glaube, dass die darauf eher verzichten. Das ist dann, die wollen eher Peer-to-Peer kommunizieren, um mal in diesem Berater-Slang zu reden. Und aber trotzdem, Klaus Walter, haben Sie doch vorhin gesagt, der Radio-DJ wird uns alle überleben. Das widerspricht sich jetzt. Ich habe gesagt, wenn er die veränderten Rahmenbedingungen auf die reagiert. Das heißt, wenn er seine Rolle neu definiert und diese Rahmenbedingungen von Spotify, Streamingdiensten, Umsonstmusik und so weiter mit in seine Arbeit integriert und das verarbeitet. Ich will erst mal Sebastian Mösch fragen, weil die Privatradios gerade angesprochen wurden. Sie kommen von einem Privatradio, Flux FM. Wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es bei Ihnen Radio-DJs? Ja, bei uns gibt es Radio-DJs. Zum Beispiel haben wir eine Sendung, die Auslandsspionage mit Max Spalek, der sich dann hinsetzt und Platten aus aller Welt hört, um die vorzustellen. Oder wir haben zum Beispiel auch, und da sind wir ja schon dabei, eben den Wandel eben auch so ein bisschen im Radio nachzuvollziehen. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch eine Stunde über Kunst. Und die wird auch komplett, ich nenne es jetzt einfach mal, kuratiert von Yannick, heißt der Moderator. Und der kennt sich eben auch aus in der Kunst. Und das ist eher so als Gesamtkonzept zu sehen. Also es ist sowohl die Themen, die er dort anspricht, als auch die Musik wählt er selbst aus. Und darum geht es, glaube ich, eben auch, dass, was vorhin ja auch schon angesprochen wurde, es gibt immer noch so viele Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, was der Moderator oder Radio-DJ, was er einfach nur tun kann, ist eben Musik in einen gewissen Kontext zu setzen, eben sei es jetzt sozialkulturell oder politisch oder was auch immer. Eben, es geht darum ja auch zu verstehen, was ist die Geschichte hinter der Musik? Warum passiert das jetzt gerade? Also für Junge, ein kleines Beispiel, Kraftwerk wurden, glaube ich, es war von Deichkind mal irgendwann scherzhaft bezeichnet als vier alte Männer, die auf der Bühne stehen und dort ihre E-Mails checken. Wenn ich als junger Mensch das erste Mal jetzt, ohne dass ich je irgendwas von Kraftwerk gehört habe, diese Musik höre beziehungsweise mir ein Konzert von ihnen anschaue, dann mag das tatsächlich so den Anschein haben, wenn ich die Geschichte dahinter nicht weiß. Aber bei Ihnen, bei einem privaten Sender, muss es doch darauf ankommen, Einschaltquoten zu generieren, weil Sie davon leben, über die Werbeeinnahmen. Ich nehme an, das ist bei Ihnen auch nicht anders als bei anderen Privatsendern. Und das funktioniert mit diesem Modell auf Autoren zu setzen, auf Radio-DJs zu setzen? Nicht ausschließlich. Also bei uns ist es eher so, alle, die irgendwie in dem Radio arbeiten, haben irgendwo einen musikalischen Hintergrund. Also das heißt, sie haben halt bei einem Label gearbeitet, Winson, einer unserer Moderatoren, großartiger Moderator, muss ich sagen, macht selbst Musik, kommt also, er kennt auch die andere Seite, all die Geschichten dahinter, wie es ist, gespielt zu werden, was man alles tun, welche Mechanismen da greifen müssen. Und da sind wir eben auch bei dem Mut, der vorhin angesprochen worden ist. Ich glaube, dass wir diesen Mut eben haben, zu sagen, wir wollen bewusst ohne Bildungsauftrag ein anspruchsvolles Radioprogramm machen, was eben die Leute abholt, was den Hörer ernst nimmt und vor allen Dingen auch fordert. Nicht eben einfach nur eine Chart-Musiktapete zu spielen und die Uhrzeit durchzusagen und wo gerade Stau ist, sondern eben so die kleinen Geschichten am Alltag darauf hinzuweisen. Und genau das Gleiche gilt auch für die Musik. Es gibt so viel für junge Hörer, auch so viel alte Musik noch zu entdecken, und genauso ist es auch andersrum. Für alte Hasen, die glauben, sie haben schon alles gehört, eben trotzdem noch den einen oder anderen Song rauszusuchen. Also Privatradio mit Bildungsauftrag, und führt das schon zu schwarzen Zahlen in Ihrem Fall? Wir sind auf einem guten Weg. Okay, also noch auf dem Wege. Andreas Müller, bei Ihnen, Sie haben, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, Sie haben so eine Sendung mitgegründet, Soundcheck, ein musikalisches Quartett, wo vier Musikkritiker beisammensitzen. Das ist ja sozusagen die Konzentration des Radio-DJ-Modells, wenn man so will, weil sie sehr intensiv miteinander über neue Musik reden, sich streiten, die bewerten, in die Tonne treten oder es in ist, den Es ist absolut verboten, was wir da machen. Es ist absolut verboten im Sinne der Format Irren, die ja in den 90er Jahren tatsächlich fast alles abrasiert haben, was DJ Radio war. Und nicht nur in den 90ern. Es begann in den 80ern, ja gut, aber in den 90ern habe ich es dann ganz schmerzhaft auch erlebt. Und diese Sendung, krieg das dann ja immer so mit, hat etwa 55 Minuten Wortanteil und 55 Minuten Musikanteil, also Hälfte, Hälfte. Das geht gar nicht, das darf man gar nicht machen. Wie ist die vorgeschriebene Mischung? Ach, was weiß ich, 80-20 je nach Format. Also ja, ich habe heute mal gehört, dass in einem großen Privatradio die Eigenwortleistung bei 40 Sekunden pro Woche, pro Stunde liegt, 40 Sekunden pro Stunde. Aber das Verrückte ist, dass diese Sendung, und das kann ich dann auch mal ganz unbescheiden sagen, es gab kürzlich eine qualitative Studie über die Einschaltquoten um diese Uhrzeit, wahnsinnig erfolgreich ist, was mich wahnsinnig gefreut hat. Denn das, ich merke es auch an den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer, die das lieben, diese total polemische teilweise Auseinandersetzung mit Musik, dieses merkwürdige Format, dass man vier Platten, die an diesem Tag halt erscheinen, sich da vornimmt. Und es zeigt eben dann auch, dass es eben vielleicht doch noch auch ein bisschen die onkelhafte Anleitung geben muss und die Einsortierung all dieser vielen Dinge, die da draußen musikalisch los sind. Und Streams und so weiter sind natürlich sehr schön, auch für abseitige Musikgeschmäcker. Aber mir persönlich fehlt da zum Beispiel jegliche Dynamik auch. Also es ist ein tatsächlich Strom, der da vorbeifließt, ohne Höhen und Tiefen. Wir haben ja vorhin gerade in unserem Beitrag den Musikpromoter, wie hieß er, Jörg Timp gehört, der gesagt hat, das Problem auch für ihn, der versucht, etwas abseitigere Musik in die Programme zu bringen, ist, dass die Programme immer gleichförmiger geworden sind. Jetzt haben Sie von Ihren Sendungen und Programmen erzählt, die, ja, ich weiß nicht, sowas wie die Inseln der Seligen sind. Denn diese Beobachtung von Jörg Timp, die im Grundsatz stimmt die doch, oder, Herr Walter? Sind Sie noch bei uns, Klaus Walter? Ich schon. Hallo? Ja, ja. Ja, Entschuldigung, wir haben ein bisschen Probleme mit der Leitung. Die setzt sekundenweise immer aus. Ich habe Jörg Timp gehört. Genau, die Frage war, weil ob er. Der Mut fehlt. Genau, weil er gerade gesagt hatte, dass die Musiksendungen nach seiner Beobachtung immer gleichförmiger geworden sind in der großen Masse. Ist das auch Ihre Beobachtung? Ja, also was die großen Sender angeht, kann man schon ganz klar sagen, dass mit dem Siegeszug, ich habe es eben schon gesagt, der privaten eine großflächige Anpassung und damit auch eine Gleichmacherei stattgefunden hat in den letzten 20, 25 Jahren. Natürlich gibt es viele schöne Inseln, aber die Inseln werden immer später in die Nacht gelegt und dann werden sie eben auch mal abgeschafft. Also insofern sehe ich das schon. Also man muss vielleicht aber auch mal feststellen, dass wir natürlich ein 5% Geschäft machen. Also die Masse der Hörer interessiert sich schlichtweg nicht für das, was wir machen. Wir verhalten uns wie Arthouse zu Blockbuster. Kleine Reichweite, aber teilweise große Wirkung. Also ich habe das selbst erlebt, dass mir Leute gesagt haben, deine Sendung hat mein Leben verändert, was mich total schockiert hat. Hm. Weil A, wollte ich das immer und B, ist das wirklich etwas sehr Überwältigendes, wenn dir jemand sagt, ja. Also wenn ich deine Sendung nicht gehört hätte, dann wäre ich heute vielleicht im Knast oder irgendwie sowas, nicht? Und auch was Radio Caroline damals gemacht hat, also die so hochgelobten Piratensender, war ja nichts anderes als Kommerzradio. Die haben das gespielt, was die Masse wollte. Und die Auskenner hätten damals sich natürlich mokiert über Nights in White Satin und solche Pop-Operetten und hätten gesagt, aber die richtige Musik ist doch die und die und die. Also das ist vielleicht auch so ein Mythos, den man dann mal ein bisschen eindampfen muss. Aber da sollte man sich gar keine Illusionen machen. Wir senden für ein relativ kleines Publikum und wir haben das immer schon abends gemacht und es geht immer weiter in die Nacht. Auch bei Flux FM gibt es vormittags keine Autoren-DJ-Sendung, wenn ich das richtig gehört also habe. Also rein nicht. Wir haben da immer unsere kleinen Ecken. Also ich finde ja auch, man muss dann, wie gesagt, eben auch neue Wege gehen und wenn es eben nicht die komplette Stunde ist oder sowas, dann kann es immer noch Teil einer Sendung sein. Ich wollte gerade nachfragen, was Andreas Müller gerade beschrieben hat, sozusagen ein ganz schmales Segment zu bedienen. Kann das für Sie als jemand vom Privatradio, können Sie das akzeptieren und sagen, okay, wir senden nur für eine kleine Auswahl und das reicht uns? Na, ich weiß nicht. Ich glaube eben nach all dieser Gleichmacherei, da gebe ich auch recht, aber ich glaube schon, man muss den Hörer einfach auch wieder dazu erziehen, an das Radio zu hören. Und ich glaube, das geht. Das klingt jetzt irgendwie nach erziehen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man muss sie langsam wieder daran heranführen, was eben spannend am Radio sein kann. Also eben, wenn es gut gemacht ist. Und wie gesagt, fordern die Leute und nicht einfach nur, weiß ich nicht, in die Ödnis treiben. Wir arbeiten mal weiter an der musikalischen Erziehung. Vielleicht mit dem Wunschstück von Klaus Walter. Herr Walter, was haben Sie denn für uns dabei? Jetzt ist wieder die Frage, haben Sie uns gehört, Klaus Walter in Frankfurt? Herr Walter? Dann haben wir ihn offenbar im Moment verloren. Dann wechseln wir vielleicht und nehmen Ihr Stück, Sebastian Mösch. Können wir gerne machen. Was haben Sie für uns ausgesucht? Ich habe ausgesucht von einer österreichischen Band namens Bilderbuch. Die sind aus einem kleinen Kaff in Österreich und schaffen es wirklich, mich, der ja nun doch schon auf die 40 zugeht, auch wirklich musikalisch noch zu überraschen. Also ich finde, dass sie da wirklich eine ordentliche Mischung gefunden haben, einen neuen Sound kreiert haben und dazu eben auch noch was fürs Auge bieten. Man sollte sich unbedingt auch mal die Videos dazu anschauen. Also da sind Leute am Start, die auch Ästhetik zu schätzen wissen. Und es ist jung, es ist frisch und ich habe es bei Flux FM sozusagen entdeckt. Bilderbuch mit dem Stück Maschinen. Schuppen von den Augen geregnet. Willst du meine Frau werden? Yeah! Maschinen von der Band Bilderbuch aus Österreich. Sebastian Mösch hat uns dieses Stück mitgebracht hier in unsere Gesprächsrunde zur Rolle des Radio-DJs in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart und womöglich in der Zukunft. Wir reden hier am 90. Radiogeburtstag im Deutschland Radio Kultur. Außerdem dabei Klaus Walter und Andreas Müller, zwei weitere Musikjournalisten. Und wir hatten ja das Thema Internet. Was bedeutet das? Was bedeuten Radioformen im Internet, Musikformen im Internet? Was bedeuten die eigentlich für den Radio-DJ heute? Wie ist das denn mit diesen Radioangeboten aus dem Netz, die dir sagen, du kriegst ja genau die Musik, die du haben möchtest, deinem Geschmack angepasst? Was heißt das für Ihre Arbeit? Wie groß ist diese Konkurrenz aus dem Netz? Für mich gibt es da die Konkurrenz nicht, weil die Leute, die genau das haben wollen, bekommen wollen, was sie haben wollen, die hören ja sowieso nicht meine Sendung. Die können dann sich an Streams bedienen. Und ich fand es übrigens interessant, diese kleine Panne, die wir vorhin hatten, das gäbe es in Amerika zum Beispiel gar nicht mehr, weil es da kaum noch Live-Radio gibt. Mhm. Und insofern war das jetzt auch ein wunderbarer menschlicher Faktor, der mir zum Beispiel, wie ich habe es eben auch schon gesagt, bei diesen ganzen Stream-Geschichten fehlt. Viele sind da hingegangen, aber auch wieder zurückgekommen. Das ist hochinteressant, dass man das doch sehr schnell langweilig findet, weil der berühmte Human Touch irgendwie fehlt. Also immer, ich rede immer über die Leute, die ein bisschen mehr wollen, die ein bisschen interessantere Musik hören wollen, beziehungsweise Musik, die sie vielleicht noch nicht gehört haben oder eben auch schlicht und einfach mal die Zusammenhänge erklärt bekommen möchten. Also insofern, das Netz als Konkurrenz für mich nicht wirklich. Interessant sind ist das Netz natürlich als Ausspielstation und ich habe auch eine eigene Facebook-Seite mit der Soundcheck-Sendung, weil das einfach heutzutage auch zu sein hat. Also das ist eine weitere Ebene, die da eingezogen wird, als Service dann auch, als Kommunikationsmittel. Hochinteressant eben auch, was da an Kommunikation läuft und wie begierig dann eben auch mit dem Macher kommuniziert wird. Also da merkt man schon, die menschliche Komponente, wenn die weg ist, dass das nicht wirklich funktioniert. Aber man kann sich ja auch andere Modelle menschlicher Komponenten vorstellen. Also nicht die Musikprogramme in Zukunft aus dem Computer, sondern vielleicht von einem Schwarm von musikneugierigen Usern, die sich zusammentun, Musik entdecken und das, was sie gemeinsam entdeckt haben, dann als Programm zusammenstellen. Gibt's ja bei Spotify, wird das ja im Prinzip angeboten, sogenannte Radiolisten, die aber auch mich persönlich sehr schnell auch wieder kalt lassen. Klaus Walter, Sie machen auch Radio bei einem Internetprogramm. Wie erleben Sie das? Inwieweit ist das Netz für Sie, sagen wir mal, als klassischen Musikjournalisten, ist das die Konkurrenz oder für Sie die Zukunft? Ja, das ist ja sehr ambivalent. Wir sind ja bei FM ein Unikum. Wir machen im digitalen Umfeld im Grunde analoges Radio. Das heißt, ganz viele Autoren, DJs meiner Generation, einer Generation jünger, die eigentlich aus dem Öffentlich-Rechtlichen kommen, haben dort sozusagen unter Praktikantenbedingungen ihr Spielfeld. Das heißt, wir haben dort den Luxus, Autorenradio so machen zu können, wie wir es wollen, was wir anderswo nicht mehr so uneingeschränkt oder zum Teil gar nicht mehr können. Das ist also ein bisschen paradox. Aber ich würde schon zustimmen dem, was vorher gesagt wurde, was Andreas Müller da gerade gesagt hat, dass es wichtig ist, die Rolle neu zu definieren im Hinblick auch aufs Netz. Das heißt, der Radio-DJ ist jetzt nicht mehr wie John Peel, der klassische Entdecker, der den heißen Scheiß spielt, der erst übermorgen in Plattenladen kommt und der vielleicht auch nur eine Viertelstunde lang der heiße Scheiß ist. Dafür ist das Netz da, dafür gibt es die Blogs, die Spezialisten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Radio-DJs das leisten, was jetzt gesagt wurde, Vertiefung, Diskurs, Zeitsprünge, Parallelen zwischen Jimi Hendrix und Janelle Monáe, die wir gleich hören werden, zu ziehen, sowas. Das ist, glaube ich, in Zukunft die Funktion. Sebastian Mösch, Sie von Flux FM, wo Sie Verantwortung tragen fürs Musikprogramm. Es gibt ja zwei Bewegungen eigentlich im modernen Radio. Einerseits gibt es diese zunehmende Gleichförmigkeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Andererseits erlebt man aber immer wieder, dass auf Persönlichkeit, auf Menschlichkeit, auf den unverwechselbaren Präsentator zunehmend gesetzt wird. Ist das für Sie auch eine Bewegung, durch die der Radio-DJ vielleicht auch wieder wichtiger wird, dass das Radio auch so Gesichter haben muss? Ja, das muss es auf jeden Fall. Also ich finde vor allen Dingen auch, ich finde die Frage nach dem Warum ist immer eine wichtige und die kann einem kein Spotify, die kann einem das Netz halt einfach nicht bieten. Also wenn ich wissen will, warum wird das jetzt gerade gespielt, warum ist das gerade angesagt und was auch immer, das sind halt einfach Fragen, das so Zusammenhänge, finde ich, die immer jemanden auch, wo jemand da sein sollte, der einen an die Hand nimmt und dann eben einfach erklärt, warum sind die Dinge so, wie sie sind oder einfach nur drauf stupst. Ich finde ja übrigens noch ganz wichtig, dass Dinge gespielt werden von den Leuten, weil sie sagen, das ist toll. Also ja. Das gefällt mir so gut. Ich möchte, dass die ganze Welt es hört. Und also mal abgesehen von dem ganzen Bildungskanon, der damit vielleicht mitschwingt, das war etwas, was ich eben auch immer faszinierend fand und was ich auch immer machen möchte. Also ich will nicht sagen missionieren, aber eben diese Begeisterung für die Musik, die eben immer noch in Massen in guter Qualität ankommt, weitergeben. Und das ist eigentlich auch schon ein guter Grund. Ich wollte noch ganz kurz noch dazu sagen, das ist ja eh schon ein Aushängeschild unseres Programms, muss ich jetzt mal so sagen, weil unser Musikchef Uli Heffliger, möchte ich ja an dieser Stelle nicht vergessen, hat da so die Hände drüber und wir spielen ja auch eigentlich nur, was wir wirklich gut finden und sehen das als Empfehlung an die Hörer und wir spielen nichts, weil es in den Charts ist oder weil es eben nicht in den Charts ist. Klaus Walter hat, glaube ich, noch was, Sie haben es schon angekündigt, von Janelle Monáe, was Sie richtig gut finden, oder? Ja, ich finde es gut, aber ich finde vor allem gut, dass man viel darüber reden kann. Ich hatte den Luxus, wie gesagt, bei Byte FM eine ganze Sendung 2 Stunden lang rund um das neue Album von Janelle Monáe zu machen. Und das finde ich, das wäre für mich so ein Entwurf, was der Radio-DJ machen kann, dass man einfach 2 Stunden lang das von allen Seiten beleuchtet. In der Taz stand eine Zeitreise durch alle revolutionären Stadien der Great Black Music. Und da fallen dann Namen wie Nina Simone, wie Jimi Hendrix, aber auch wie Björk oder wie Curtis Mayfield. Und so einen Bogen zu schlagen, das reizt mich sehr am Radio und das macht mir Spaß und da sehe ich eigentlich meine Rolle. Klaus Walter, wir spielen gleich Ihre Musik. Vielen Dank an Sie, vielen Dank an Andreas Müller, an Sebastian Mesch. Wir haben hier zum 90. Radiogeburtstag geredet über Musik und Radio. Und jetzt Janelle Monáe und Erykah Badu mit Queen.